etwas für die Wache da. Freilich bringt ihnen was hinaus. He, nicht unbekannt, nicht Leutnant, als ich ihn zuletzt sah. Und der Haushälter des Herrn von Friedland nach Markscheierei und Werbebetrieb sieht das nicht schlecht aus. Geschickt sein, sich ins Schicksal schicken. Trotzdem, mich wird es nicht berücken. Ja, ein Fürst sein wie der, das wär mir lieb. Schlossherr, General, Kaisers Paladin. Und zu schwelgen in solchen Festen, unser einer lässt dann die Wache aufziehen. Kriegst auch mal drei Herzogtümer geschenkt und gibst dann wie er ein Bankett. Da lagen sie zwei aus ihrem Land, um den er schon zu viel hat, zum Mästen schändlich für den, die man verdrängt. Mein Gott, dieser Aufwand, wenn ich jemals solches Glück hätt. Die mit vollen Händen gibt, doch den Beschenkten nicht liebt. Fantastisch plant und rechnet, baut, doch Tod und Ruin wie keiner verbreit. Die in Genien singen, in Furien hetzen, der, wie's die Sterne ihr beschert, sich sieht. Liebe zu gewinnen, doch sie zu empfangen, sich nicht getraut. Und an der Nade bunten Linnen, das setzt sich an der Minderwert. Das, was vom günstigsten fernen Licht aus Asche niederfällt. Misstrauen, Schwanken, Unentschlossenheit und des Körpers Hilfeligkeit verfrieren Gift, dazu sich gesellt die verdammte Gicht. Was will hier der Leutnant? Ein alter Bekannter, er hat die Wacht. Wacht hier im Saal vom Blitz weggerannt. Er ist benebelt von all der Pracht. Das trägt sich in meinem Haus so. Die Bestie gehört gehängt. Verzeiht ihm gütigst. Das Maul hilft nun, weg mit ihm. Ihm fest verdankt ist, die Strafe ist ihm für heut geschenkt. Nächstes Mal hängt der Schuft ohne weiters. War es so schlimm, was er beging? Ich weiß, er war ein treuer Lehrling, verteidigte sei mir nicht, wo käme das her mit solchen Kerlen ohne Disziplin? Vergesst den Fall, nimmt meinen Dank wie mir für euer Kommen. Ich erhieb Bericht, ihr kämt durch Prag, ich bat euch hier. Das geht mich, ich hoff, der Gelehrte kann von Nutzen sein, dem großen Kriegsmann. Ein Horoskop schrieb ihr mir vor Zeiten, jüngst schickte ich es euch zu. Das Leben nahm sich einige Freiheiten und bat um neue Deutung, die ihr gabt. Eine leidige Wissenschaft, so viel soll man nicht aus ihr geben. Sie warnt oder gibt Mut und Kraft bei großen Plänen und ich habe sie. Sagt, warum ihr den neuen Wahlspruch habt ändern lassen im 34er Jahr. Für das mein Haus Astrolog sie, die spricht von wichtigsten Ereignissen. Mehr als andere weiß auch sie nicht, nimmt Gottes Wort nicht die Sterne für wahr, geht euren Weg mit gutem Gewissen. Wir von Gott im Sternenlicht meinen Gewissen vorgezeichnet ist. Und wenn ihr mir zu finden helfen müsst, eure mich bewegt, nie traf mich mit solcher Gewalt ein Buch. Wenn diese Harmonie, so wie er den in der Schöpfung sich liegt, könnte sie bewusst gelegt ein unerhörter Vakuum werden. Im von jeher sehnten Versuch, den Himmel zu errichten auf Erden. Das sagt der nüchterne Soldat mir, den Mann als Phantast verlacht hat. Hier unterwarfet die Politik Staatsgewalt, damit der Völker geschickt. Ein wissenschaftliches Theorem, nicht wie Stein oder Holz sofort nutzbar. Unterschätzt sich die Kraft eurer Idee, bei euch schwindet mir Misstrauen und Verdacht. Drum, wie sie mir anwendbar scheint. Ich plane, das Deutsche Reich geein in meine Hand zu bringen. Gestützt auf diese Kraft ist hast du bezwingen, hast Nordland, England zum Deich, der Osten hinaus zum Schwarzen Meer, nach Portugal und Spanien und ihr Länderreichtum und allen Westen und Indien. Ein einziges Imperium. Und ich bin's, auf den ihr als Zelt verzählt. Wer sonst könnte mir beistehen im Verwirklichen solcher Ideen? Berechnungen müssen herbei, Zeit, Wetter, Leute, Distanzen, Geld und anderes tausenderlei. Doch mit mich muss bis es vollbracht euer schöpferischer Segen erleben. So sprach der Versuch. Dieser Macht will ich dir alle geben, sie adoraveris corame. Ich geb nicht Macht, will nicht Adoration, und die Teufel hasst dich an je. Allenthalben hält man euch dafür. Gibt's Großes, das ohne Opfer gedeiht? Das Opfer, zu groß scheint es heute schon. Mag sein, dass man der einst kuriert am grünen Tisch das Leid der Ehre. Bis dahin verlangt die Menschheit, dass ihr das Heil aufgezogen werde. Was macht das Blende und nötig sein? Ich nicht erleben, so was niemand trägt. Zum Dienst man nicht den Philosophen nicht. Oh, ohne euch ist das ein bisschen Gott. Und Nutzen zu vereinen und traf auf so viel Widerstand. Vielleicht brauchst ihr's der Überordnung zur begehrten Veredlung des Kleinen. Vielleicht erbaut die nur die stärkste Hand entschlossener Wille, roher Verrichtung. Vielleicht erweist sich einer Idee, wird ist angesichts des Nutzens ganz. Überdenkt, was ich begehe, mit euch ist ich gut bestellt. Krieg, Lebensnot, Glaubenszwang, Ignoranz. Seit drei Kaisern schuldet man euch Geld. Ich übernahm des Kaisers Schuldkonto, das seid ihr mein Gläubiger sowieso. Siedelt euch drum mit in euren Arm in meinem neuen Herzogtum Sagan und fördert meinen Plan. Nimm's auf mich, ein wenig Glück wünsch ich uns sehnlich. Dass man ihn dort wohl unterbringt. Sterngucker brauchen wir unbedingt. drum muss auch einer für Sagan her. Nach Schlesien geht er, und hier muss er mich erst noch erniedrigt sehen, geschlagen. Vergiss, der Schmerz hält nicht an. Vergessen, den möchte ich sehen, der das kann. Die Rollen wechseln wir, dein Herr und ich. Nimm dir nicht zu viel vor. Von nun an Hass und Rache. Ich kam, leb wohl zu sagen. Verlässt uns. Mit dem Heer, das aufbricht nach Stralsund. Ein Geheimbefehl war das. Morgen weiß es jeder. Vorsicht, bist gerade erst dem Henker weggerannt. Ich geh, dank für den versuchten Beistand. Da gehen sie hin und erobern die Welt. Nicht achten jeden, der für Missklang hält, ihre gewaltige Harmonie. Nicht wie der Treue sie nie zum Kaiser gehen wird und alles verrät. Wie sie ihnen auch nicht eingeht, dass mit seinem Gift das kleinste Insekt oft das größte Raubtier niederstreckt.